Ja, hallo, das war Soul Stew. Wie immer, jeden Freitag vor Klingding. Und Klingding beginnt jetzt gleich, 22 Uhr. Der Termin ist also schon da. Und ja, gut, wir haben so einige Vorbereitungen hier im Studio, dass das irgendwie alles virenfrei ist. Und damit habe ich mich jetzt arrangiert und meinen Teil dazu beigetragen. Und jetzt kann also die Sendung beginnen, heute am 20. März. Auf dem Weg hierher schon feststellen können, wie das Leben anders geworden ist. Die Reeperbahn war stille leer und da war nichts los und die sonstigen Feiern und Veranstaltungen hier in der Fabrik, da war auch nichts zu sehen. Die Fabrik ist ja komplett zu, klar, wisst ihr alle. Da ist es ja am besten, Musik zu Hause zu hören und das will ich jetzt heute gleich anfangen. Mit dem Klingding Radio 2 Stunden bis 0 Uhr. Und auf dem Programm heute ist Alternate African Reality, Electronic, Electroacoustic and Experimental Music from Africa and the Diaspora. Also Musik aus Afrika, experimentelle elektroakustische Musik aus Afrika und der Diaspora, die vorgestellt hat Cédric Fermont bei der Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg am 10. Februar 2020 in der Hochschule für Musik. Und bei der Präsentation hat er darauf verwiesen, auf seine bald erscheinende Compilation mit 32 Tracks von Musikerinnen aus allen Teilen Afrikas und der Diaspora. Und daraus würde ich, glaube ich, ja, 15, 16, 17 Tracks anspielen. Und dann im zweiten Teil der Sendung geht es weiter mit dem Feature über den Saxophonisten Frank Paul Schubert. Frank Paul Schubert bewegt sich im Bereich der improvisierten Musik und des zeitgenössischen Jazz. Dieses Feature wollte eigentlich Gerd Vierkötter heute vorstellen, der kann aber leider nicht kommen. Aber er hat mir 4 Tracks geschickt, die ich dann so ab 23.10 Uhr um 23.20 Uhr einspiele. Alles sehr spannende Sachen. Und jetzt können wir gleich beginnen mit Musik aus Afrika. Und zwar einer französisch-ghanaischen Sängerin. Peu ist ihr Name. Die produziert spektrale Soundtracks, basierend einzig allein auf ihrer Stimme, mit der sie dann weiter bearbeitet und übereinander lagert mit verschiedenen Ebenen. Sonst weiß ich nicht so viel über sie. Sie ist Teil des Duos Poco Poco mit dem kongolesischen Komponisten Ray Sapiens. Das Ganze also von der Compilation. Die Compilation ist erschienen Ende Januar 2020 auf Bandcamp. Man kann aber, glaube ich, auch 2 oder 3 CDs bestellen, wenn man das richtig Material in der Hand haben will. Und jetzt kann es losgehen mit Musik von Laido. Oh, Der zweite Track war von Jaco Maro. Jaco Maro gilt als Außenseiter, der traditionelle Musik mit Experimenten kombiniert. Er lebt auf La Réunion, das ist eine Insel östlich von Madagaskar, ich glaube 700 Kilometer östlich von Madagaskar, um einiges kleiner. Ich glaube, die Bevölkerung so circa 1 Million. Und da kreiert Jaco, oder manchmal wird er auch als Jaco Maro geschrieben, mit verschiedenen Einflüssen, also Oldschool, Hip-Hop, Dub, Elektronik und die lokale traditionelle Musik, die bekannt sind unter den Begriffen Maloya und Sega und ganz schön formuliert, manchmal binär, manchmal ternär, seine beatgetriebene Musik geht nie einen direkten Weg. So auf der Compilation, die ich eingangs beschrieben habe, von Cédric Vermont, zusammengestellt auf seinen Reisen in Afrika, durch Afrika. Und das war eine ganz interessante Präsentation, die er da am 10. Februar gehalten hat im Rahmen der Verbandspräsentation, also der VMH-Präsentation in der Hochschule für Musik und Theater. Die kann man auch noch nachgucken auf der Seite des Verbands www.vmh.de. Kommt dann links so ein Menü, da steht Präsentation und da taucht dann auch sein Name auf. Und bei seinem Namen angeklickt ist dann auch das Fenster zu finden, wo seine Präsentation komplett dokumentiert ist und seine Musikbeispiele und Kommentare dazu nachzusehen und nachzuhören sind. Interessant insgesamt. Es geht jetzt weiter gleich mit einem längeren Track. Die meisten Tracks auf der Compilation sind so zwischen 3 und 5, 6, 7 Minuten höchstens. Und ein paar wenige, wie der nächste, der über 13 Minuten lang ist. Der ist von Kobi van Tonda. Kobi van Tonda ist eine aus Afrika, Südafrika stammende, von der Praxis geleitete Forscherin, Klangkünstlerin und Komponistin mit Sitz in Berlin, so der Plattentext. Ihre experimentellen Arbeiten erforschen erweiterte Arten des Zuhörens und die Reduktion von Phänomenen, um die menschliche Sinnlichkeit freizulegen. Ihre Arbeiten existieren als Drohnenmusik mit einzigartigen mikrotonalen Stimmsystemen, Naturfeldaufnahmen, also Field Recordings, algorithmischen Kompositionen, räumlichen Mehrkanal, Audio und intermedialen Projekten. Soweit über die Musikerin, die den nächsten Track kreiert hat. Ihr werdet gleich hören, das sind verschiedene Schwebungen, die man da so wahrnehmen kann. Die Komponistin gibt auch den Tipp, man kann den Kopf zur Seite drehen, dann ändert sich der Klang und wandert von links nach rechts oder rückwärts, vorwärts, je nachdem, wie man gerade Lust hat oder was man so erforschen möchte. Die Qualität der Veränderung hängt natürlich auch von der Stereo auf Wiedergabe zu Hause ab. Also klar, vom kleinen Radio wird es wahrscheinlich nicht so ganz klappen, aber ich hoffe, dass manche auch mit Kopfhörer hören und vielleicht, ne, da geht's ja nicht, man kann ja nicht aus dem Kopfhörer raustreten, aber vielleicht mit einer Stereoanlage, wo das über 2 Boxen passiert und dann gibt es also die Möglichkeit, diesen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, wahrzunehmen. Das Stück heißt Mutation 2 und ist nochmal von Kobi van Tonda. Ja, das war Mutation 2 von Kobi van Tonder, der Musikerin aus Südafrika, die mit, in ihrem Text schreibt sie, dass sie mit 21 Tet und 34 Tet Stimmungen gearbeitet hat. Und ich weiß allerdings nicht, was sie damit meint genau. Also es sind auf jeden Fall verschiedene Stimmungen, die sie da ausgesucht hat. Und es kann sein, dass es unterschiedliche Einteilungen der Skalen, der Tonhöhenskalen sind, die sie da angewendet hat und die dann übereinander gelagert hat. Es geht jetzt weiter mit Ibukun Sande, ein Klangkünstler aus Nigeria. Er spielt auch Bratsche, lebt in Lagos, verwendet Sound, um Ambient-Musik zu erstellen, macht Live-Electronic-Soundart und Soundscape-Synthesizer-Musik, zum Teil Dark Ambient und Improvisation. Und wir hören das Stück Awaken Your Third Ear Soundscapes. Ja, der Anfang war gleich markant. Das war nochmal Mutation und der falsche Knopf, den ich gedrückt habe. Jetzt aber. Awaken Your Third Ear Soundscapes. Thank you. Ja, als zweites hörten wir ein Stück von Aragorn 23 aus Südafrika. Ein Musiker aus Johannesburg, der Mitte der 90er mit Jahren mit dem Komponieren elektronischer Musik begann. Und er interessiert sich zurzeit für generative und algorithmische Prozesse. Die meisten Tracks von ihm werden mit modularen Synthesizern entwickelt und ausgeführt. Und dabei ist ihm die Einbeziehung von Gesten und Bewegungen wichtig. Also man kann sich das vorstellen, dass das Komponieren zu einem Prozess wird, der dynamisch zwischen analogen Schaltkreisen, Bewegungssensoren und menschlicher Bewegung ausgehandelt wird. Er arbeitet zum Teil auch mit der Programmiersprache SuperCollider und untersucht die Sonifikation, also die Umwandlung in Klang von nichtmusikalischen Datensätzen wie Genomsequenzen, Klimamodelle, Echtzeit-Umweltdaten der Börse und persönliche Aktivitätsprotokolle. Ja, gut, es gibt natürlich viel, was er unter eigenen Namen entwickelt. Er ist auch gleichzeitig Organisator von Edge of Wrong, einem Kooperationsprojekt zwischen Südafrika und Norwegen, bei dem es darum ging, die experimentellen Musiker über die Grenzen hinweg durch Festivals und andere Veranstaltungen ja, in Begegnung zu bringen, also denen eine Plattform zu bieten. Das ist also ein Projekt, das bis 2018, von 2006 bis 2018 aktiv war. Wir hoffen, dass es weiter aktiv wird. Jetzt ein Stück wieder von einer Komponistin, Chantal Gray. Die verwendet Synthesizer und gestische Komposition, um Klanglandschaften zu erstellen. Wir hören gleich das Stück, achtes Stück von vorher, von Aragorn 23, His Trumpets of the Grell. Und jetzt geht es tatsächlich um Chantal Gray. Die lebt in Südafrika und hat verschiedene Arbeitsbereiche. Sie macht wohl auch Performances, zum Teil mit Selbstverletzungen, also dass sie sich körperlich verletzt, vor einer Performance oder auch vor einem Konzert, und dass dass der Schmerz dann ein Bestandteil des Klangs ist bei ihren Aufführungen. Anscheinend macht sie auch so, also ich kann mich ja nur auf die Plattentexte beziehen, die ich da gefunden habe. Soundclips von Hunden und algorithmisches Klavier und erforscht die Subjektivität, Zitat, von Menschen und nichtmenschlichen Tieren. Soweit meine Infos über Chantal Gray aus Südafrika, von der wir jetzt das Stück hören, Devastating Side Effects. Devastating Side Effects. hier ein abruptes Ende. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist ein kurzes Stück. Naja, so kurz ist es auch nicht, fast 6 Minuten. Das nächste ist allerdings kürzer, die Hälfte der Zeit ungefähr, und ist von Shadwa Ali, eine ägyptische audiovisuelle Künstlerin, die bildende Kunst studiert hat und Film studiert hat und auch an verschiedenen Filmprogrammen teilgenommen hat. Über ihre musikalische Arbeit weiß ich sonst eigentlich nichts, da wird auch nicht wenig ausgesagt auf der Compilation. Plattentextseite und offenbar ist sie auf, erforscht sie so gesellschaftliche Probleme und humanpsychologische Probleme in der Umgebung sowie deren visuelle und akustische Untersuchung. Soweit das, was ich erfahren habe. Und von Shadwa Ali hören wir jetzt Requiem for a Grief. Ja, das kurze Stück war Übitz-like von Afalf. Und Afalf ist ein Biopunk-Sounddesigner-Projekt, das arbeitet mit Braindance, algorithmischer Komposition, Computer, Musik, Improvisation, Drum und Bass. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Stück Entre Tempos von Thiago Correa Paulo. Sie ist aufgewachsen in Mosambik, hat eine Zeit lang, oder er hat eine Menge Zeit, steht es in einem Plattentext ganz privat, mit dem Studium der Entwicklungsökonomie und des Personalmanagements in Südafrika zugebracht. Das hat ihn dann aber nicht mehr interessiert, denn er wollte Musiker werden oder so etwas und lebte dann in Johannesburg, gründete einige Bands, um Alben aufzunehmen und auf Tour zu gehen und all das zu tun, was ein Musiker so tut. Dann war er allerdings auch davon wieder gelangweilt und begann selbst mit Filmmusiken und musikalischen Experimenten. Und hat dann auch sich weiterentwickelt in Richtung Film und darin gearbeitet in verschiedenen Filmprojekten. Und derzeit ist er mit einigen musikalischen Unternehmungen beschäftigt, unter anderem einem eigenen elektronischen Solo-Unternehmen, baute ein Studio und hat mit verschiedenen Musikkünstlern zusammengearbeitet und produziert, auch an Filmmusiken und Soundscapes. Also so viel kurz zu Thiago Correa Paulo. Hören wir jetzt den Track Entre Tempos, Primera Revolución. von KMRU. Der Track IB07. KMRU lebt in Kenia, ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen, hat danach Musik studiert, Musiktechnologie studiert, einige Instrumente gelernt, klassische Gitarre. Und interessant, am interessantesten in dem Text über ihn finde ich die folgende Aussage, wo er zitiert wird: Ich würde immer um Vorlesungen und Schüler aufzeichnen, die im Unterricht lachen und mit ihnen auf Ableton herumspielen. Also Ableton ist so eine Musiksoftware, mit der man einiges machen kann. Aktuell, ja gut, es soll jetzt keine Werbung sein für die Firma, aber okay, so ist das Zitat von ihm, also der kurze Track IB07. Wir sind jetzt in der zweiten Stunde der Klingling-Sendung angelangt, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Bei FSK 93,0 MHz, 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream hörbar unter www.fsk-hh.org. Und die Klingling-Sendung geht weiter mit Musik von der Compilation Alternate African Reality, Electronic Electroacoustic and Experimental Music from Africa and the Diaspora. Und als nächster Track hören wir Horizonte Suspeso von Victor Gama. Victor Gama lebt in Angola, beziehungsweise ist dort geboren. Mittlerweile lebt er in verschiedenen Städten, Luanda, Lissabon oder Bogota. Er ist Komponist und hat viele Bereiche bearbeitet, Field Recordings, audiovisuelle Installation und arbeitet auch am Design zeitgenössischer Musikinstrumente. Stücke von ihm wurden von dem Kronos Quartett aufgeführt, auch in größerer Aufführung in der Carnegie Hall mit dem Chicago Symphony Orchester, und er hat auch die Musik zu dem Film, oder er hat das Buch der Winde vertont, ein Stück, das aufgeführt wurde vom National Symphony Orchestra unter der Regie von Edwin Outwater, und mit verschiedenen Musikern gespielt, unter anderem auch den New Yorker und Free Jazz Musiker William Parker und Guillermo E. Brown und vielen anderen. Soweit also, und vielleicht ist einigen bekannt auch die Kalahari Surfers, mit denen er auch schon zusammengearbeitet hat. Von ihm hören wir jetzt das Stück Horizonte Suspeso und gleich im Anschluss daran Durban Incursions. Mehr dazu später. German Incursions von Robert Machiri. Robert Machiri aus Simbabwe lebt jetzt in Johannesburg, also in Südafrika. Und über ihn wird geschrieben, dass er zwei Arbeitslinien hat, die er verfolgt. Kuratorische Konzepte und multidisziplinäre Produktion von Kunstwerken. Dabei befasst er sich mit dekolonialen Diskursen und geht davon aus, dass durch Kritik, Lernen und Verlernen, Verflechten von Ton, Musik und Bildgestaltung eine Präsentation dieser, des Denkens dazu oder der Diskurse möglich ist. Ja, es gäbe da noch einiges zu sagen, aber ich gehe jetzt gleich weiter zu einem ganz kurzen Stück. Das kürzeste Stück auf der Compilation ist auch von demjenigen von Cédric Vermont, der die Compilation zusammengestellt hat. Er ist dafür durch Afrika gereist und hat versucht, neben den Kontakten, die er schon von die in der, schon in der Vorarbeit entstanden sind, er selbst ist nicht in Afrika aufgewachsen, aber hat sein Vater ist aus Nigeria, ich weiß es gar nicht mehr genau, und diese Kontakte zu erweitern und mit den Leuten, mit den Musikerinnen und Musikern ins Gespräch zu kommen. Er hat auch oft geschildert, dass die experimentellen Anteile praktisch nicht der Hauptarbeitsbereich sind, sondern dass es manchmal oder bei vielen auch so praktisch so eine Arbeit neben dem vielleicht eher nicht so experimentellen Musikform ist. Und naja, wie das hier ja auch bei vielen so ist, dass man da eben auch nicht davon existieren kann durch die Herausgabe oder Konzertaufführung von experimenteller Musik. Und er hat sein Stück ganz kurz genannt oder nicht so kurz genannt, und zwar 2040, France is the last country on earth to ban plastic bags. Also, ah ja, da habe ich auch den Informationstext. Also er ist in Zaire geboren. Stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Aber lebt jetzt seit einiger Zeit in Berlin und ist aufgewachsen in Belgien. Und er ist Musiker, Master, macht Mastering, also von Aufnahmen, und Radiomoderator bei Collaboradio, Boxout und Stahlblatt, und ist Labelmanager bei Surfe. Auf diesem Label ist auch die Compilation erschienen. Und dazu macht er Lärm, elektronische und experimentelle Musik, hat einige Kompositionsstudien hinter sich gebracht und unter anderem mit ich muss jetzt kein Name-Dropping machen. Auf jeden Fall hält er viele Vorträge über eben die afrikanische experimentelle Musik. Und 1989 hat er angefangen mit Industrial Music und Noise und war Mitglied in verschiedenen Bands, unter anderem Axiom, Ambre und andere Bands, die ich alle gar nicht kenne. Sein kurzes Stück hören wir gleich, und gleich im Anschluss daran von Katudiosis Choc Keda. Aber jetzt von Cédric, das Jahr 2040. Mujung chok kera mega. Mujung chok kera mega. Ja, abruptes Ende. Das war das Stück Choc Keda von Kato Diosis, eine Journalistin, DJin und Produzentin aus Uganda, aus Kampala. Also, und sie ist wohl sehr aktiv in der ostafrikanischen Clubszene. Und ihre Musik hat da auch, spielt da auch eine gewisse Rolle. Sie hat in ganz Ostafrika gespielt, einschließlich des Nye-Festivals, und hat andererseits auch noch eine Modemarke und macht DJ-Workshops für junge Frauen, die sich in der Szene oder in dem Tun ein bisschen umschauen und das versuchen auch zu machen. Als nächstes, aber das kann ich nicht ganz ausspielen, ein längeres Stück, und zum ersten Mal ist vielleicht schon einigen aufgefallen, dass die, ich glaube fast alle Musik elektronisch, also am Computer wahrscheinlich produziert wurde, und jetzt ein Stück, das von einer Improvisations-Noise-Band ist, einer Improvisations-Noise-Band aus Kapstadt, die hat den Namen Sky Grime. Und da sind wohl bekannte Musiker der südafrikanischen Szene. Ich kann es nicht beurteilen. Es ist Justin Allard. Und als Instrument wurde angegeben Machines. Und dazu kommt Garth Erasmus Saxophon, Andrea Dico Schlagzeug, Dirk Hugo Sound, Jacques Van Ziel Elektronik und Francesco Carbone Gitarre und Effekte. Und es ist ein längerer Track, ich werde den so zur Hälfte spielen, damit die Musik von Frank Paul Schubert auch noch einen gebührenden Platz hat hier in der Sendung. Hören wir jetzt mal rein, Sky Grime von der Gruppe Con nee, Skygram heißt die Gruppe und der Track heißt Con, großes E, Volution und das ist ein Extract und jetzt davon der Extract. Ja, das war ein Ausschnitt von Con Evolution, was auch schon als Extrakt, also als Auszug auf der Compilation drauf ist und von der Gruppe Skygram eingespielt wurde. Und jetzt geht es weiter mit dem schon angekündigten Feature über Frank-Paul Schubert. Gerd Vierkürter hatte ja in der letzten Sendung ihn schon ein bisschen vorgestellt. Ich wiederhole nur kurze Daten. Er hat sich eigentlich das Saxophonspielen selbst beigebracht, dann Unterricht gehabt bei verschiedenen Lehrern und lebt jetzt seit einiger Zeit in Berlin, hat mit Musikern wie Willi Kellers, Andreas Willers, Johannes Bauer, Mark Sanders, Alexander von Schlippenbach und John Edwards zusammengespielt und für verschiedene Labels aufgenommen, Leo Records, FMP, Creative Services Records und Not Applicable. Von Not Applicable hören wir jetzt gleich mal einen Track, und zwar ist es das, ihr hört das Blättern, ist es die CD, na, wie hat sie denn? That Would Have Been Decent. That Would Have Been Decent. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Frank-Paul Schubert und Isambard Krustaljov. Die lernten sich kennen durch den Musiker Rudi Fischer-Lehner, zu dem komme ich später noch in der Sendung. Und der Isambard Krustaljov hat so eigenartige Netzwerke zusammengebaut von Hardware, Elektronik, und das ist eben komponiert mit den erweiterten und mutierten Saxophontechniken von Frank-Paul Schubert. Und ich glaube, das ist auch wieder so wie bei den später eingespielten Tracks, dass das mehr oder weniger so in einem Zug aufgenommen wurde, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Hören wir einfach das Stück, und zwar Rapidly Aging Mannequins, oder gleich danach dann das zweite Stück Further Erratic, beide so zwischen 6 und 7, 8 Minuten. Und wir hören Frank-Paul Schubert Saxophon, Sopransaxophon und Isambard Krustaljov modulares Synthesizer und Computer. Viel Vergnügen. Thank you. Ja, soweit zwei Tracks von Frank-Paul Schubern und Isambard Krustaljov. Das geht jetzt weiter ein bisschen akustischer oder pur akustisch. Und zwar Aufnahmen von Frank-Paul Schubert mit Rudi Fischerlehner. Frank-Paul Schubert spielt wieder Sopranosaxophon, Rudi Fischerlehner Schlagzeug und Percussion. Und die beiden kennen sich schon länger. Und offensichtlich haben sie viel Zeit zusammen verbracht, um über Musik und Bücher zu diskutieren und zu spielen. Und da haben sie beschlossen, eine freie Improvisation in ihrem Studio in Berlin aufzunehmen. Und das ist dann entstanden, dass das Album Willing Suspension of Disbelief, ungefähr zu übersetzen, willige Aussetzung des Unglaubens, zumindest hat es Google produziert in seinem Translate-Programm. Und ja, die Aufnahmen sind ein bisschen älter, von 2014 und 2015 ist es veröffentlicht, wieder auf dem No Not Applicable Records Label. Und hören wir jetzt das Stück Liquid. Die Zeit wird auch schon ein bisschen knapp. Shit. Thank you. Ja, das war Liquid von dem Album Willing Suspension of Disbelief. Frank-Paul Schubert zu Brandsaxophon, Rudi Fischer, Lena Schlagzeug, Percussion. Und damit ist die Sendezeit der Klingding-Sendung eigentlich zu Ende. Gerd Vierkilter konnte heute leider nicht kommen, aber er hat mir die Tracks zugeschickt, die, von denen ich jetzt einige angespielt habe. Jetzt hören wir noch einen Anschluss, einen längeren Track. Ich weiß noch nicht, ob ich den ganz ausspielen werde. Charts, auch von dem Duo, von dem ich gerade sprach. Und dann gibt's den Klingding Nachtmix, und zwar diesmal ein Nachtmix, den ich schon vor 4 Jahren zusammengestellt habe. Ja, zufällig im gleichen Monat, auch im Februar, mit Stücken von John Cage, Jorge Satt, Christian Wolff, Ornette Coleman, Observing Systems, von, wen habe ich hier noch drauf, Frederik Raschewski und Carola Baukold und einigen vielen anderen, circa 2,5 Stunden, die sich dann natürlich wiederholen, wie das bei einer Nachtschleife so ist. Und ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern weiter oder bessere oder überhaupt Gesundheit, auf jeden Fall gesund zu bleiben. Ja, ein sehr oft gehörter Ratschlag gerade, und weiter anregendes Hören. Und die nächste Sendung ist am 17. April. Viele Grüße und lasst es euch gut gehen. Jetzt aber noch ein Stück aus Charts und dann der Klingding Nachtmix. Informationen über die Sendung gibt es übrigens auf www.hierunddaa.de/klingding.html. Sonst kündige ich an dieser Stelle oft den Konzertkalender für aktuelle Musik an, der auf der Verbandsseite, also auf der Seite des Verbands für aktuelle Musik Hamburg zu finden ist, www.vmh.de. Ja, aber momentan gibt es keine Live-Konzerte, ist ja verboten, und noch nicht so viele Wohnzimmerkonzerte, die ins Netz gestreamt werden. Das wird wahrscheinlich zunehmen. Ich überlege mir auch schon so eine Möglichkeit und bin gespannt, wie das dann in einem Monat ist, wenn wir uns wieder hören am 17. April. Tschüss und bis dann. Schöne Grüße von Heiner Metzger, der heute moderiert hat. Tschüss. Thank you.